Wer will mit uns ficken? Kommt doch alle her. HIV, Squad, BBC, Militär. Keiner kann uns stoppen, jetzt gibt's Stress für dich, du Opfer. HIV, BBC, zieh dir deinen Stoff ab. Wer will mit uns ficken? Kommt doch alle her. HIV, Squad, BBC, Militär. Keiner kann uns stoppen, jetzt gibt's Stress für dich, du Opfer. HIV, BBC, zieh dir deinen Stoff ab. Um dich zu ficken, brauch ich keinen driftigen Grund. Im Battle schwul zu voll zu rum, Rapper kriegt Penis in den Mund. Ich stell deinen Untergrund in Frage, ob ihr wirklich so hart seid. Am Mikrofon hat jeder, doch worauf es ankommt, ist die Straße. Du bist trotz eigentlich schade, ich bin Suizid mit Knarre. Schieß MCs in die Birne, um dann wieder nachzuladen. Meine Crew verteilt CS-Gas, das Volk hat auch zu atmen, euer Hip-Hop vegetiert. Ihr seid alles kleine Schlappen, ich will Battle-Beats und Bitches. Deine Mutter fingert Arschloch, ich schau zu und deine Alte lutscht mein Penis. Ey, warum schäbig? Anders geht's nicht. Deine Alte ist hässlich, da zu eklig. Ey, warum schäbig? Anders geht's nicht. Deine Alte ist hässlich, da zu eklig. Wer will mit uns ficken? Kommt doch alle her. HIV, Squad, BBC, Militär. Keiner kann uns stoppen, jetzt gibt's Stress für dich, du Opfer. HIV, BBC, zieh dir deinen Stoff ab. Wer will mit uns ficken? Kommt doch alle her. HIV, Squad, BBC, Militär. Keiner kann uns stoppen, jetzt gibt's Stress für dich, du Opfer. HIV, BBC, zieh dir deinen Stoff ab. Warum schäbig? Anders geht's nicht. Deine Alte ist hässlich, da zu eklig. Ey, warum schäbig? Anders geht's nicht. Deine Alte ist hässlich, da zu eklig. Johnny Seven, Suizid mit einer Knarre, um dich zu töten. Ich bin vielleicht ein bisschen krank, auf meine Crew würde ich schwören. Andere MCs auszunocken ist für mich jetzt längst ein leichtes. Denn ich hab schon lange erkannt, dass deine Gang der letzte Scheiß ist. Was dreist ist, sag ich euch, ihr Gangster, habt ihr keinen Plan vom Leben. Es macht Klick, Klack und ihr liegt im Regen. Alles geben ist der Schlüssel, ihr braucht gar nicht das zu labern. Ich frag Satan. Hey Johnny, alles klar, Mann. Natürlich geht's mir gut, ich bin im Studio und schreib Texte. Hör mal auf zu quatschen jetzt, Sekunde, ich bin am Flexen. Warum schäbig? Anders geht's nicht. Deine Alte ist hässlich, da zu eklig. Ey, warum schäbig? Anders geht's nicht. Deine Alte ist hässlich, da zu eklig. Wer will mit uns ficken? Kommt doch alle her. HIV, Squad, BBC, Militär. Keiner kann uns stoppen, jetzt gibt's Stress für dich, du Opfer. HIV, BBC, zieh dir deinen Stoff ab. Ey, warum schäbig? Anders geht's nicht. Deine Alte ist hässlich, da zu eklig. Ey, warum schäbig? Anders geht's nicht. Deine Alte ist hässlich, da zu eklig. Die meisten sind so Gangster wie ein Schweizer Taschenmesser. Doch wenn wir ins Mikro drücken, platzen sie auf wie mit Esser. Ihr seid noch nicht mal Hip-Hop und erst recht noch nicht normal. Denn für ihn hält's ne Teugelschläge auf den Schneidezahn. Ich weiß noch nicht warum, weswegen und weshalb. Doch jetzt werde ich langsam sauer und so aggressiv wie halt. Denn in jeder meiner Adern läuft so gut wie grünes Blut. Ich kann meinen Zustand nicht beschreiben, doch das Weed tut mir gut. Nicht, dass ihr euch wundert, wer die Bombe jetzt platziert. HIV, BPC lässt diese Ladung detonieren.